Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo, liebe AnarchistInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch herzlich im Namen des anarchistischen Radios Berlin. Wir blicken zusammen zurück auf den Mai 25. Im Mai haben wir als Arbeiterinnenklasse immer viel zu kämpfen und zu feiern. Euch erwartet hier in unserem Podcast anlässlich des 1. Mai ein Interview mit einem Genossen aus Aserbaidschan, der von gewerkschaftlichen Kämpfen von dort erzählt, und Eindrücke vom 2. Mai in Berlin, dem Kampftag der Arbeitslosen, wo es auch dieses Jahr wieder die alljährliche Demo im Prenzlberg gab. Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung vom Faschismus konnte sich Berlin, die Hauptstadt von Kaltland, dazu durchringen, den 8. Mai dieses Jahr mal zu einem Feiertag zu machen. Und an diesem Tag gibt es ja nicht nur vielem zu gedenken, es gilt ja auch, ähnlich wie am 1. Mai, immer wieder sich gegenwärtigen Faschos in den Weg zu stellen andernorts. Im nächsten Podcast featuren wir dazu einen Beitrag zu den antifaschistischen Protesten in Demmin dieses Jahr. Antifaschismus bleibt notwendig. Wir fahren alle am 14. Juni zur Großdemonstration nach Jena, um dort Solidarität mit allen inhaftierten Antifaschistinnen zu zeigen. Maja, unsere inhaftierte Genossin, die gerade in Ungarn im Knast sitzt, ist heute am 5. Juni in den Hungerstreik getreten. Ihr Statement dazu findet ihr in den Shownotes. Maja, wir schicken dir viel Kraft und Feuer und Flamme der Justiz. Auch Antirepressionsarbeit bleibt notwendig. Auch im Interview zu Aserbaidschan geht es um inhaftierte Genossinnen. Staatskapital und Faschismus gibt es schon sehr lange. Uns aber auch. Wir werfen aus Gründen der Erbaulichkeit auch nochmal einen Blick in unsere eigene Geschichte und sprechen mit Genossinnen, die sich pflegend der Bakunin-Hütte widmen. Ein geschichtsträchtiger anarchosyndikalistischer Ort, der wieder aufgebaut werden soll. Und auch was den Anarchismus angeht, werden wir am Ende nochmal gegenwärtiger. Unterhalten uns mit Genossinnen von den anarchistischen Tagen in Potsdam, die es Ende Mai gab, und fragen uns, wie immer, wo herrscht eigentlich gerade Anarchie? Ich hoffe, ihr seid im Rahmen des Machbaren wohlauf oder haltet gut durch und seid mit uns zusammen neugierig auf die Lage der Arbeiterinnenbewegung in Aserbaidschan. Hello, I'm so glad that we could meet up for this interview. It's still in the spirit of 1st of May, the Global Works Hallo, Day. Hallo, voll schön, dass wir heute miteinander sprechen. Das Interview steht noch unter dem Stern des 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterinnenklasse. Es geht um inhaftierte Gewerkschafterinnen und Genossinnen in Aserbaidschan. Und meine erste Frage wäre, wie sieht es denn generell aus mit der Arbeiterinnenbewegung in Aserbaidschan? Was sind Herausforderungen? Wie ist da eure aktuelle Situation? Und generell, wie ist die Lage für Arbeiterinnen in Aserbaidschan zurzeit? Thank you so much for this opportunity. So in Aserbaidschan, workers are facing many problems. Vielen Dank für diese Gelegenheit. In Aserbaidschan sind ArbeiterInnen mit vielen Problemen konfrontiert. Tatsächlich kämpfen sie ums Überleben und kommen meist kaum über die Runden. Ihr Monatslohn liegt bei etwa 500 Euro, was nicht zum Leben reicht. Wie bereits erwähnt, sind die Löhne sehr niedrig. Die Arbeitsbedingungen unsicher und viele Beschäftigte, insbesondere diejenigen in der Gig-Economy, haben keinen rechtlichen Schutz. Die offiziellen Gewerkschaften helfen den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht. Sie unterstützen meistens die Regierung. Eigentlich stehen sie generell auf Seiten der Regierung. Unabhängige Gewerkschaften wie unsere sind die einzigen dort. Wir nennen uns Ichchi Masase, was Arbeiterinnenbüro oder Labor Desk bedeutet. Wir versuchen den Beschäftigten eine Stimme zu geben, aber die Regierung lässt das nicht zu. Sie setzt Verhaftungen, Druck oder sogar Gewalt ein, um ArbeiterInnen davon abzuhalten, sich zu organisieren. Und sie war damit leider sehr erfolgreich. Unabhängige Gewerkschaften sind wichtig, weil sie den Menschen helfen, ihre Rechte zu verteidigen. Aber in Aserbaidschan wird Organisierung als Bedrohung angesehen. Deshalb geht die Regierung gezielt gegen Aktivistinnen vor, um andere einzuschüchtern. Das klingt tough. Du bist ja selber Mitglied von Ichchi Masase. Kannst du uns mehr darüber erzählen, wie ihre Praxis aussieht? Was macht ihr so? Wie organisiert ihr euch als Arbeiterin oder helft anderen Arbeiterinnen, sich zu organisieren oder unterstützt auf anderem Wege? Wir haben unsere Konföderation Ichchi Masase im März 2022 gegründet. Unser Ziel ist es, ArbeiterInnen zu unterstützen, insbesondere im Kuriergewerbe, Menschen in prekären Beschäftigungen und Gig-ArbeiterInnen. Wir wollen ihnen helfen, ihre Rechte zu verstehen, kostenlose rechtliche Unterstützung anbieten und Aktionen wie Streiks und Proteste organisieren. was momentan leider nicht möglich ist, wegen des staatlichen Vorgehens in Aserbaidschan. Zum Beispiel haben wir im August 2023 einen großen Kurierprotest unterstützt, nachdem die Regierung ein neues Verkehrsgesetz verabschiedet hatte, das es vielen Kurieren praktisch unmöglich machte, weiterzuarbeiten. Unser Vorsitzender, Afialin Mamadov, und andere Genossinnen halfen, diesen Protest anzuführen. Direkt danach wurde Afialin Mamadov festgenommen, ebenso wie der Vorsitzende der Kuriergewerkschaft, Elvin Mustafayev, die Teil unserer Konföderation sind. Im Moment kämpfen wir also mit diesen Repressionen und versuchen, unsere inhaftierten Mitglieder zu unterstützen. Gibt es irgendwas, was getan werden kann, um die inhaftierten Genossinnen und Gewerkschafterinnen zu unterstützen, von befreundeten Gewerkschaften und anderen Organisationen irgendwie weltweit? Und gibt es von unserer Seite auch irgendwas, was so gemacht werden kann, international, von anderen Graswurzelgewerkschaften, um die Arbeiterinnenbewegung in Aserbaidschan in irgendeiner Weise zu supporten? Ja, es gibt viele Wege, Ishchi Masase zu unterstützen. Der erste ist, Solidarität zeigen. Wir kämpfen dort unter sehr schwierigen Bedingungen und haben den Staat offen gegen uns. Wir können keine Proteste oder andere Aktionen zur Unterstützung der ArbeiterInnen organisieren. Internationale Organisationen können ihre Solidarität zeigen, zum Beispiel über Social Media. Die Plattform LaborStart hat eine E-Mail-Kampagne gestartet und tausende von E-Mails an den Präsidenten von Aserbaidschan geschickt. Ich denke, das hat Wirkung gezeigt. Solche Formen der Unterstützung helfen uns wirklich. Aber die wichtigste Hilfe ist wahrscheinlich die finanzielle. Unsere inhaftierten Genossinnen kämpfen darum, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Im Gefängnis in Aserbaidschan zu sein, ist wie in der Hölle. Es gibt kein vernünftiges Essen, kein sauberes Wasser, keine richtigen Betten, nichts. Finanzielle Unterstützung kann uns helfen, diese Repressionsphase zu überstehen. Solche Verhaftungen passieren nicht nur in Aserbaidschan. Es geschieht weltweit. Wir müssen solidarisch mit ArbeiterInnenorganisationen auf der ganzen Welt sein. Denn kapitalistische und faschistische Systeme richten sich gegen uns. Der einzige Weg ist, zusammenzuhalten. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Vielen Dank. We should be in solidarity with the worldwide worker rights organizations because this capitalistic and fascist systems works against us. So there is only way to stay in solidarity. Wohin ihr Geld spenden könnt, um die Genossen in Aserbaidschan zu unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Apropos Geld, das Konzept überzeugt uns natürlich nicht so richtig, aber solange das noch ein Ding ist, es wäre so gut, wenn wir alle genug davon hätten. Hier kommen Eindrücke von der Demo gegen Arbeitszwang am 2. Mai in Berlin. Hallo, ich bin Claudia von Basta. Ja, Basta ist jedes Jahr mit dabei, ist ja klar. Die Erwerbsloseninitiative tritt immer für die freie Zeit ein. Jawohl! Gegen den Zwang der Lohnarbeit. Aber manchmal müssen wir hier auf dieser Demonstration leider auch traurige Geschichten erzählen. Das mache ich jetzt heute leider schon wieder. Wir haben eine Familie, die Eltern sind krank geworden von der Lohnarbeit. Die versuchen Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Die haben Mietschulden und das Jobcenter Treptow Köpenick weigert sich, die Mietschulden zu übernehmen, der Familie das Darlehen zu gewähren. Das sagen wir auch. Wir versuchen alles. Aber es ist immer unheimlich schwer im Moment, irgendwie Jobcenter zur Arbeit zu bringen, dass sie der Familie das Darlehen gewährt. Und wir würden das gerne, und wir haben auch versucht, viele Sachen versucht, wir sind vor Gericht gegangen, da haben versucht, Kontakt mit der Presse aufzunehmen. Eigentlich müsste man zum Jobcenter Treptow Köpenick hingehen und denen sagen, dass sie ihre Arbeit machen sollen. Hallo, ich bin Matthias und auch von Basta und habe auch eine Geschichte vom Jobcenter. Die Geschichte heißt Vorsicht, Wäschespione unterwegs. My home is my castle, denkt man sich und hofft, dass man wenigstens zu Hause seine Ruhe hat. Aber eine Geschichte aus unserer Beratung zeigt, dass im Jobcenter gar nichts heilig ist. Das Jobcenter macht einen Hausbesuch und der überrumpelte Mitbewohner lässt die SchnüfflerInnen leider rein. Frech und unfair von den Schnüfflerinnen, aber das kommt häufiger vor, dass das Jobcenter sowas macht. Aber als das Jobcenter dann in der Wohnung ist, kontrollieren sie nicht nur den Mitbewohner, wegen dem sie eigentlich da sind, sondern sie stecken ihre Nase auch in die Wäscheschränke und durchsuchen die ganze WG und freuen sich natürlich, dass sie was zu finden glauben, weswegen sie gleich die ganzen Leistungen einstellen können. Und zwar, die Mitbewohnerin hat keine weiblichen Klamotten im Schrank. Daraufhin stellen sie wirklich die Leistung komplett ein und behaupten, die Frau wohnt da gar nicht unter der angegebenen Adresse, weil da keine weiblichen Kleidungsstücken wären. Die Frau wird im Brief aufgefordert zu erklären, warum sie keine Blusen oder Kleider besitzt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Bezüge werden komplett ausgesetzt, bis die Verhältnisse geklärt seien. Zitat. What the fuck, leben die Jobcenter-Schlüpflerinnen in den verdammten 50er Jahren? Wollen die uns verarschen, diese Clowns? Die Schnüfflerinnen hinterlassen auch keinen Prüfbericht, was sie eigentlich müssten. Insgesamt schlimmer als die Polizei. Als wir im Jahr 2005 zum ersten Mal diese große Massengrundgebung, diese Demonstration durchführten, damals waren wir ja alle noch viel jünger, alle, die dabei waren. Genau. Das war eine ganz andere Zeit und wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass wir 20 Jahre später immer noch mit demselben Anspruch demonstrieren würden. Wir dachten damals, hey, in 20 Jahren blicken wir zurück und alle unsere Forderungen sind selbstverständlich erfüllt. Dieser Kampf- und Feiertag ist bloß noch Feiertag und der Kampf liegt hinter uns. Das war eine Fehleinschätzung. Es tut mir leid, man muss es so sagen. Unsere Ziele sind noch nicht erreicht. Man hört immer wieder denselben Mist aus der Richtung unserer politischen Opponenten. Wir hören immer wieder, dass es total wichtig ist, zu unterscheiden, wer arbeitet und wer nicht arbeitet und bei denen, die nicht arbeiten, eine Unterscheidung zu treffen, wer eigentlich arbeiten möchte, aber leider nicht kann. Und denen, die sagen, ich brauche gar keine Arbeit, das sind dann die Schlimmsten. Nein, die Menschen, die ja alle eigentlich gleiche Bedürfnisse haben und gleiche Probleme, die werden versucht, durch Teilen und Spalten ihre Einheit zu berauben und ihrer Schlagkraft. Und das ist ein Fehler. Wir sollten erkennen, wer unsere Freunde, wer unsere Feinde und wer unsere natürlichen Verbündeten sind. Und das sind immer unsere Nachbarn, die Leute neben uns. Lasst euch nicht aufspalten, lasst euch nicht teilen. Wir gehen gegen diese Spaltung auf die Straße hier am 2. Mai. Mit dieser Losung möchten wir der Opfer gedenken. Arbeit ist nicht nur eine spleenige Grille einiger Ultrakapitalisten, sondern für die Mehrheit ein schmerzlicher Zwang, der krank macht. Es sind pro Jahr 2 Millionen Menschen, die allein in Deutschland durch Arbeit krank werden. Und die fehlen heute. Wir sind nicht alle. Es fehlen die, die arbeiten. Es ist eine Frage der Verteilung, und zwar der gerechten Verteilung. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, auszurechnen, ob 500 Milliarden Sondervermögen für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausreichen würden. Meine Ergebnisse sind ermutigend. Ja, mit 500 Milliarden können wir durchaus beginnen, anstatt für das Geld Bomben, Panzer, Munition, Raketen, Drohnen und Dynamit zu kaufen, können wir damit den Traum der Menschheit erfüllen, den Zwang zur Lohnarbeit zu lindern. Oft werden wir gefragt, ob uns denn nicht bewusst ist, dass Arbeit notwendig sein kann oder ob wir Menschen, die arbeiten, verachten oder uns über sie lustig machen. Und dem ist natürlich mitnichten so. Wir wissen natürlich sehr genau, wie wichtig Arbeit sein kann und viele von uns würden es auch selber tun, wenn sie Geld bräuchten. Nein, also was ich damit sagen will, natürlich haben wir großen Respekt vor den vielen, vielen Menschen, die täglich, obwohl sie manchmal schon an ihre Grenzen gelangen, nützliche Sachen tun und wertvolle Arbeit leisten. Aber Respekt ist keine Einbahnstraße und Achtung ist keine Rolltreppe, die immer nur nach oben fährt. Es muss auch in Gegenrichtung funktionieren. Wir brauchen auch Respekt und Achtung vor Menschen, die nicht arbeiten. Das wollte ich sagen. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist schon häufig beklagt worden. Seit Jahrzehnten hört man immer wieder dieselbe Leier. Mit ehrlicher Arbeit wird man heute nicht reich. Scheinbar sind alle Reichen nicht durch Arbeit reich geworden. Ja, was soll's, wenn man durch Arbeit nicht reich werden kann, dann sollte man im Gegenzug, finden wir, durch Arbeitslosigkeit auch nicht arm werden. Also ihr habt 20-Jähriges dieses Jahr. Ja. Ja, oder 22-Jährige, da streiten wir uns immer. 2005 wurde diese Demonstration zum ersten Mal gemacht und heute haben wir sie zum 21. Mal gemacht. 21. Mal, ja, ja. Ja, also wir haben 20-jähriges Jubiläum. Ungefähr. Wunderbar. Aber zählt doch keiner mit in Wirklichkeit. Ja. Zählt ihr denn die Teilnehmenden mit? Ja, wir versuchen das immer zu schätzen. Die Polizei zählt die, glaube ich. Und das ist, ja, ist die einzige Demonstration, wo die Schätzungen der Polizei höher sind als unsere Schätzungen. Wie lag es dieses Jahr? 79, glaube ich. Du hast gezählt, wa? Ich habe jetzt 72 waren wir zum Anfang, 79 zum Schluss. Die Polizei sagt irgendwas mit 200 oder so, aber keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Und nach 20 Jahren, wie weit sind wir denn an dem Ziel, Arbeit abzuschaffen? Naja, wir wollen ja nicht die Arbeit abschaffen, sondern den Zwang dazu. Also dieses, geh arbeiten und dann darfst du leben, wohnen, essen, Urlaub machen. So, den Zwang wollen wir abschaffen. Auf Arbeit werden wir nie verzichten können. Aber wir sind, also der aktuelle politische Ruck geht in die falsche Richtung, würde ich sagen. Ja, also ich würde auch sagen, es kommt ja auch darauf an, wie man Arbeit definiert. Ob das jetzt Tätigkeit ist, das braucht, glaube ich, jeder Mensch. Jeder, der mal 3 Tage am Stück im Bett gelegen hat, wird wissen, dass es ganz angenehm ist, irgendwas zu tun. Die Frage ist ja immer, ob Arbeit immer an Lohn gekoppelt sein muss. Und ich denke eigentlich, dass man einen Lohn verdient, wenn man lebt einfach. Also dass es normal sein muss, dass man auskömmlich leben kann, egal was man tut. Und dann wird es mit der Tätigkeit schon von alleine kommen. Wollt ihr sonst noch irgendwas frei von der Leber? Ja, ich grüße meine Omi. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr doppelt so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt. Und dass wir die Ziele endlich mal erreichen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen. Nicht nur hier, sondern überall weltweit. So, auch im also, Saarland zum Beispiel. Ja. Und auch in Lothringen oder Burkina Faso. Also, danke euch. Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit. Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen, ist die Welt so schön und weit. Faul sein ist wunderschön, liebe Mutter, glaub es mir. Wenn ich wiederkomme, will ich fleißig sein. Ja, das verspreche ich dir. Kapitalismus abschaffen. Es ist eins dickes Brett. Manche versuchen es knapp über 20 Jahre, andere knapp über 100. Wir hören mal nach Thüringen zur Bakuninhütte. Auf der Hohen Maas in der Nähe von Meiningen steht mitten im Wald die Bakuninhütte. Sie ist das einzige Kulturdenkmal im deutschsprachigen Raum, das an die anarcho-syndikalistische ArbeiterInnenbewegung der Weimarer Republik erinnert. Wir haben mit einer Person gesprochen, die sich aktiv mit dem Erhalt der Hütte beschäftigt. Ja, die Bakuninhütte ist mehreres. Heute ist sie Erholungs-, Begegnungs- und Erinnerungsort. Und im Sinne der letzten Sache ist sie das einzige Kulturdenkmal für die Geschichte der anarcho-syndikalistischen Bewegung im deutschsprachigen Raum seit 2015. Und die Gründe hierfür liegen in der besonderen Geschichte des Ortes, die mit den 1920er Jahren begonnen hat. Vor allem also die Zeit von 1920 bis 1933 ist dafür ganz entscheidend. Das begann alles mit dem Ersten Weltkrieg und den Folgen des Ersten Weltkriegs, wo die lokale ArbeiterInnenbewegung aus Meiningen und Umgebung sich politisch organisiert hat, auch immer politischer wurde, sich politisiert hat durch den Ersten Weltkrieg. Und sich politisch zusammengeschlossen hat, um mit den Folgen des Ersten Weltkriegs kollektiv umgehen zu können. Dazu pachteten sie erst ein Grundstück in einem Dorf neben Meiningen in 30 Acker, um darauf kollektiv Ackerbau zu betreiben, 1919. Und 1920 bekamen sie die Gelegenheit, ein Stück Land zu kaufen, auf der anderen Seite des Meininger Tales in der Nähe des Ortes Ellingshausen. Und so kauften sie 1920 ein Stück Land von 0,6 Hektar Größe, soweit ich mich erinnere, und betrieben dort kollektiv Ackerbau, pflanzten Gemüse und Getreide an, soweit wir wissen. Aber die Quellenlage ist auch sehr schlecht, sodass wir es nicht im Detail wissen. Und die Früchte, den Ertrag sozusagen ihres kollektiven Ackerbaus, teilten sie unter sich kollektiv auf. An der Unternehmung beteiligt waren die Familien, also die ganzen Familien, nicht nur die Arbeiter im engeren Sinne, sondern eben auch die Arbeiterinnen und die meistens Ehefrauen der anarcho-syndikalistischen Arbeiter. Das taten sie bis 1925, also von 1920 bis 1925 betrieben sie Ackerbau auf ihrem Grundstück, auf dem noch nichts zuvor stand an Gebäuden. Und als sich die wirtschaftliche Situation ausreichend gebessert hatte 1925 und es sich nicht mehr lohnte, weiter Ackerbau zu betreiben, trafen sie sich trotzdem weiterhin für Sonntagsausflüge mit ihren Familien auf dem Grundstück. Zur damaligen Zeit gab es ja noch eine 6-Tage-Woche und nur der Sonntag war frei. Also machten sie sich sonntags mit der ganzen Familie auf den Weg, um sich auf ihrem Grundstück zu treffen. Davon gibt es eines der ersten Fotos, die wir recherchieren konnten, wo man schön sieht, wie die Familien auf dem Grundstück zusammenfinden mit ihren Kindern und mit Musikinstrumenten, denn viele der damaligen Aktivisten und Aktivistinnen waren organisiert in einem Arbeitergesangverein von Meiningen. Und der Überlieferung zufolge sei es dann so gekommen, dass bei einem dieser Sonntagsausflüge ein Gewitter sehr schnell aufzog, sodass sie es nicht mehr rechtzeitig schafften, zurück nach Hause, nach Meiningen zu kommen und nass wurden. Und so entstand ganz pragmatisch die Idee, einen Unterschlupf auf ihrem Grundstück zu bauen, was sie dann auch schon eine Woche später umsetzen sollten oder zu beginnen sollten umzusetzen. Und so entstand die erste sogenannte Bakunin-Schutzhütte auf diesem Hochplateau der Hohen Maas bei Meiningen. Das war eine ganz einfache Hütte, wo sie vielleicht einen Meter tief in die Erde gruben und den Aushub verwendeten, um mit Steinen Wände zu errichten und ein ganz einfaches Dach darauf bauten. Und in diesem einen ausgebauten Raum gab es dann Bänke, die gepolstert waren mit Moos und Reisig, also mit den Naturmaterialien, die man einfach vor Ort finden konnte. Und es gab einen einfachen Ofen, auf dem sich jeder was kochen konnte. Genau, und das war der Beginn der Bakunin-Hütte, der datiert ist auf 1926. Zur Einweihung dieser ersten Hütte nannten sie das Objekt gleich nach Michael Bakunin, dem Vordenker ihrer anarcho-syndikalistischen Ideen, also nach dem ziemlich bekannten, quasi ersten Anarchisten im europäischen Raum, der sich auch selbst so bezeichnete, und brachten gleich ein Schild über dem Eingang der ersten Hütte an, auf dem dieser Name prangte, Bakunin-Schutzhütte. Schon kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Ort so beliebt war von den nicht nur AnarchosyndikalistInnen aus der Region, sondern von ArbeiterInnen verschiedener Strömungen, dass sie sagten, sie müssen das Objekt weiter ausbauen, um mehr Platz zu schaffen für gemeinschaftliches Zusammenkommen. Und so entstand die Idee eines ersten Erweiterungsbaus, der an die quasi erste Erdgamme angeschlossen wurde und 1928 mit einer überregionalen Einweihungsfeier begangen wurde. Damals wurde in der Wochenzeitung Der Syndikalist dazu eingeladen, zu dieser Eröffnungsfeier, und der Einladung folgten viele Personen aus dem ganzen damaligen Reichsgebiet. Daraus entwickelte sich auch eine Tradition der Pfingstfeiern an der Bakunin-Hütte, die wir auch heute wieder aufleben lassen. So begann die Zeit von 1926 an, wo das Grundstück gestaltet wurde und die Bakunin-Hütte immer weiter ausgebaut wurde. Die vormalige Ackerfläche wurde bepflanzt mit Zierbäumen, es wurden Wege und Beete angelegt, Sitzgruppen errichtet und auch Stellen zur, ja, ich sag mal, Erinnerungskultur der anarcho-syndikalistischen Bewegung. Es gab verschiedene Gedenksteine, die errichtet wurden auf dem Grundstück der Bakunin-Hütte, die an verschiedene Ereignisse und Personen erinnerten, die damals eine bedeutende politische Rolle spielten. Sie benannten also die Hütte nach ihrem Vordenker Bakunin und sie dachten sich einen Hüttenspruch aus, der von einem eigenem Steinmetz aus dieser Gruppe in eine Gedenktafel eingemeißelt und in der Außenwand der Bakuninhütte eingelassen wurde. Sie schafften einen Erinnerungsstein für Michael Bakunin und einen Erinnerungsstein für zum Beispiel Sacco und Vanzetti, die anarchistischen Arbeiter, die von Europa in die USA emigrierten, sich dort politisch an Streiks beteiligten, zu Unrecht verhaftet wurden und einen Scheinprozess bekamen, der sie verurteilte zum Tode, und trotz weltweiter Massenproteste wurden sie ja hingerichtet. Kurz nach ihrer Hinrichtung wurden sie rehabilitiert, aber natürlich viel zu spät. Und das fand Niederschlag eben auch an der Bakuninhütte, sodass die Erbauer und Erbauerinnen der Bakuninhütte einen extra Gedenkstein für Sacco und Vanzetti aufstellten. Und Gleiches taten sie für andere, ihnen wichtige Personen, wie zum Beispiel Francisco Ferrer. Ein weiteres Emblem zur Gestaltung des Grundstücks war das zerbrochene Gewehr, das auf den Antimilitarismus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg verwies und die lokale Bewegung als explizit antimilitaristisch auswies. In der Zeit nach dem ersten Erweiterungsbau ab 1928 bekam die Hütte überregionale Bekanntheit, wurde immer beliebter bei sowohl der lokalen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung als auch für überregionale Veranstaltungen. Das kam einerseits daher, dass sozusagen diese Bewegung Anfang der 20er Jahre ja noch eine große Massenbasis hatte und sehr bekannt war. Und das spürte man auch in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Und ganz konkret rührte das auch daher, dass das ein sehr schöner, idyllischer Ort ist, der auch einfach mit schönen Einrichtungen sozusagen ausgestattet wurde von den lokalen Akteuren und Akteurinnen. Zum Beispiel, dass sie aus eigener Kraft nicht nur die Hütte bauten, sondern eben auch ein Kettenkarussell schufen, das zum Beispiel der anarchosyndikalistische Schlosser Franz Dressel aus dem Reichsbahnausbesserungswerk in Meiningen quasi sich überlegte, die Materialien auch teilweise aus seiner Betriebsstätte besorgte und dann schließlich auch an der Bakuninhütte ein Kettenkarussell stand, das weit und breit einmalig war und viele Familien mit ihren Kindern anzog, die, wie man auf Fotos, auf historischen Fotografien sehen kann, voller Freude sowohl das Kettenkarussell als auch die errichteten Schaukeln. Es gab dann auch diverse Veranstaltungen und ab 1930 gab es drei Zeltlager oder Jugendtreffen der syndikalistisch-anarchistischen Jugend Deutschlands. Also 1930, 31 und 32 fand so ein Lager statt. Das erste an der Bakuninhütte, das zweite und dritte auch in Südthüringen, aber an einem anderen Ort. Und als dieses erste Ferienlager der syndikalistischen Jugend 1930 stattfand, stellte man fest, dass das Objekt seinem Zweck nicht genügt, weil es einfach noch zu klein war für so große Veranstaltungen. Damals kamen, ich glaube, 20 bis 30 Jugendliche zusammen aus dem ganzen deutschen Gebiet, um sich gegenseitig Vorträge zu halten, Ausflüge zu machen in die Städte und Dörfer der Region. Sie gingen vor die Tore zum Beispiel des Simson-Werkes von Suhl, was heute noch bekannt ist für die Simson-Mopeds, um dort die Arbeiter zu agitieren für ihre Idee von gewerkschaftlicher Organisierung. Und sie hielten 1930 bei diesem Ferienlager auch eine Kundgebung, eine der wahrscheinlich ersten Kundgebungen gegen den aufziehenden Faschismus ab, an der Bakuninhütte selbst. Und sie zogen umher und verteilten ihre Prospekte von der anarcho-syndikalistischen Organisierung. Verschiedene Zeitschriften verteilten sie und propagierten für ihre Idee eines herrschaftsfreien Sozialismus und konkret des Anarchosyndikalismus der FAUD. Und aus dieser Erkenntnis, dass für das Reichsferienlager die Bakuninhütte zu klein war, entstand die Idee, einen zweiten Erweiterungsbau der Bakuninhütte anzustreben. Dazu wurden Stocknägel und Baufondkarten hergestellt, die Werbung für diese Unternehmung machen sollten. Und diese wurden in der Bewegung vertrieben, um Spendengelder für den Erweiterungsbau einzunehmen. Und spätestens 1932 befanden sich die lokalen AnarchosyndikalistInnen also auch wieder in einer Baustelle, um den zweiten Erweiterungsbau der Bakunenhütte umzusetzen. Es lässt sich ganz gut an historischen Dokumenten belegen, was von diesem Erweiterungsbau schon umgesetzt wurde, als dann 1933 der Nationalsozialismus alles zum Erliegen brachte. Die Bakunenhütte, wie sie heute dort steht, zeigt quasi die Fertigstellung des zweiten Erweiterungsbaus, der aber von den Anarchosyndikalisten noch begonnen wurde. Die Bakunenhütte war also bis 1933, hatte sie überregionale Bekanntheit bekommen, wurde als Ferienstätte und Heimstätte der Bewegung bezeichnet, wo verschiedene Familien unterschiedlich lange Zeit verbrachten, um mit ihren Kindern erstmalig Urlaub zu machen, weil zu der damaligen Zeit Urlaub in dem heutigen Sinne, wie wir das aus dem Tourismus kennen, eigentlich nicht existierte und zumindest nicht für die unteren Bevölkerungsschichten. Da war die Bakunenhütte eines der ersten Anlaufziele, um explizit Urlaub fernab von dem Ort zu machen, wo man lebte. Das Ganze lässt sich ganz gut nachweisen anhand von einer großen Vielzahl verschiedener Quellen, die wir haben, die zwar insgesamt recht dünn ist, was sozusagen explizite schriftliche Quellen anbelangt, aber zusammen mit Fotos, Postkarten, Zeitzeugenerinnerungen und so weiter, kommt man auf eine große Zahl verschiedener Quellen, die Aufschluss über die Geschichte der Bakunenhütte geben. Und eine der wichtigsten Quellen ist das historische Hüttenbuch, also ein Gästebuch der Bakunenhütte, das die damalige Bakunenhüttengemeinschaft geschenkt bekam von dem Buchbinder Fritz Scherer, der aus Berlin durch ganz Deutschland wanderte und auf seinen Reisen die Bakunenhütte kennenlernte und als erster sogenannter Hüttenwart von 1930 bis 1931 an der Bakunenhütte über mehrere Monate lebte und die Bakunenhütte versorgte und sich um Gäste und alles Nötige kümmerte. Genau, er schenkte bei seiner Abreise dieses Gästebuch, was von 1931 bis 1933 geführt wurde. Zahlreiche Gäste hinterließen dort Gedichte und Sprüche, Eintragungen über die Gründe ihres Besuchs an der Bakunenhütte und so weiter und so fort. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass die ersten Bauten Schwarzbauten waren, die Baupolizei daraufhin der Gemeinschaft auferlegte, Rechtsinstitutionen zu gründen, um alles zu legalisieren. So entstand dann 1927 der Siedlungsverein Gegenseitige Hilfe als Trägerverein der Bakunenhütte. Und auch dieser Vereinsname leitet sich ganz eindeutig ab vom Werk von der quasi als Erwiderung auf den Sozialdarwinismus, der sein wissenschaftliches Werk verfasste mit dem Titel Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Darauf berief sich die lokale Gemeinschaft, um ihre Prinzipien kundzutun und daran keinen Zweifel zu lassen, auf welchem weltanschaulichen Boden sie stehen. Und dieser Siedlungsverein Gegenseitige Hilfe wurde 1932 durch die Nationalsozialisten enteignet, die Bakunenhütte in einem aufwendigen bürokratischen Verfahren an neue Eigentümer übertragen und es fand überraschenderweise nochmal zu Pfingsten 1933 ein Fest auf dem Grundstück statt, woraufhin sich dann Leute, Nationalsozialisten aus der Umgebung beschwerten, wie das denn sein kann, dass noch 1933 quasi Feinde des Nationalsozialismus dort ihr Unwesen treiben und Adolf Hitlers gutes Werk zu Schanden machen können. Daraufhin wurde die Bakunenhütte dann endgültig geschlossen. Symbole wie die Hüttenspruchtafel und diversen Erinnerungssteine mussten demontiert werden und teilweise wurden sie zerschlagen. Wir konnten dann später einiges von diesen materiellen Hinterlassenschaften auf dem Grundstück wieder auffinden und so auch teilweise im Wortlaut rekonstruieren. Aber mit 1933 begannen dann die verschiedenen Phasen der Nutzung des Objekts, die der ursprünglichen Nutzung diametral gegenüberstand. Es gab eine kurze Phase der Nutzung der SS Meiningen und es gab dann ab 1937 eine Nutzungsphase von Privatpersonen aus einem Nachbarort, die dafür sorgten, dass die Bakuninenhütte fertiggestellt wurde, der zweite Erweiterungsbau sozusagen abgeschlossen wurde. Diese Privatpersonen wurden wahrscheinlich durch ihre NSDAP-Mitgliedschaft oder aufgrund ihrer NSDAP-Mitgliedschaft 1945 enteignet und das Grundstück gelangt so in die Hände der sowjetischen Militäradministration, die es verwaltete und später übergab zum Beispiel an die SED. Nach 1945 gelangte das Gelände in die Hände der SED. Zunächst fanden um die Hütte FDJ-Fernlager statt. Später nutzte die Polizei der DDR das Gelände für militärische Übungen. Nach der Wende gab es zahlreiche Versuche, die Hütte wieder in anarchistische Hände zu übertragen. Erst Anfang der 2000er Jahre konnte ein Verein die Bakuninhütte kaufen. Also seitdem wir die Hütte besitzen, wollen wir den Ort mit Leben wieder erwecken. Auf verschiedene Art und Weise. Wir wollen es für die lokale Bevölkerung zugänglich machen, als Anlaufpunkt für Tagesausflüge, für Wanderungen, für Spaziergänge. Wir wollen es aber insbesondere, richten sich unsere Bemühungen darauf, das Objekt zu erhalten, dass es nicht weiter verfällt, also quasi das Gebäude zu sanieren und instand zu setzen, vor dem Verfall zu schützen. Das ist uns mittlerweile auch weitgehend gelungen. Und wir konzentrieren uns natürlich sehr darauf, die Geschichte der Bakuninhütte zu erforschen. Wir haben 2015 einen Antrag bei der zuständigen Denkmalbehörde auf Unterschutzstellung der Bakuninhütte eingereicht. Dafür 2000-seitiges PDF-Dokument erstellt mit sämtlichen Quellen zur Geschichte der Bakuninhütte. Inklusive von, ich glaube, um die 15 Gutachten verschiedener Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zur Bedeutung der Geschichte der Bakuninhütte. Und dadurch ist die Bakuninhütte schließlich 2015 unter Schutz, unter Denkmalschutz gestellt worden, als Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen und historischen Gründen. Und schließlich versuchen wir, den Bogen von der Geschichte in die Gegenwart zu spannen, versuchen, einerseits historische Vermittlungen zu machen mit Ausstellungen und Führungen über das historische Grundstück und uns mit Workshops und Referaten von Expertinnen mit historischen Themen zu beschäftigen, die in der Gegenwart noch eine Relevanz haben. Also wir machen historisch-politische Bildung, könnte man sagen, und ein auch relativ großer Bereich unserer Vereinsarbeit bezieht sich auf ökologische Arbeit. Also wir sind in einem Gebiet umgeben von Biotopen, haben eine besonders hohe Diversität auf den umliegenden Wiesen. Wir sind bemüht, sozusagen diese besondere Naturlandschaft zu schützen auf unseren Grundstücken und auch erfahrbar zu machen. Haben kräuterkundliche Führungen organisiert und Wanderungen in der Region, die darauf eingehen, auf die besondere Natur. Genau, und wir machen Veranstaltungen für alle, die sich für den Ort und seine historisch-politische Grundlage interessieren. Haben anarchistische Workshops und Seminare organisiert, haben viele Jahre auch ein Anarchismus-Forschungstreffen organisiert, wo Forschung aus den mindestens deutschsprachigen Raum zusammengetragen wurden, die aktuell laufen und in Zukunft laufen werden. Und ja, wie schon erwähnt, treffen wir uns nahezu jede Pfingsten zusammen, wo alle Mitglieder und Freundinnen der Bakuninhütte eingeladen sind, den Ort zu besuchen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Das sind so verschiedene Sachen, die wir machen. Und jetzt ganz aktuell ist es so, dass wir nach drei gescheiterten Bauanträgen nun seit ein paar Monaten endlich grünes Licht haben, weil unser vierter Bauantrag genehmigt wurde, der zum Ziel hat, eine legale Schlafnutzung der Bakuninhütte zu erwirken. Und damit wir das legal machen dürfen, gibt es noch diverse Auflagen der Behörden, die wir baulich umsetzen müssen. Und das ist aktuell unsere wichtigste Aufgabe im Vereinsleben, dass wir eine Feuerwehrzufahrt schaffen, Rettungswege aus dem Objekt errichten und verschiedene andere bauliche Maßnahmen noch umsetzen. Und dafür beginnt dann auch in Kürze eine Spendenkampagne, zu der wir aufrufen, natürlich primär um Geld für die Umsetzung einzuwerben, aber natürlich auch um die Bekanntheit der Bakulinhütte voranzubringen und Interessierte dazu aufzurufen, uns zu besuchen und auch konkret uns zu unterstützen, handwerklich oder auch durch Mitarbeit bei den verschiedenen Aufgaben, die der Verein natürlich im Vorfeld und Nachgang zu erledigen hat. Mit dem Erhalt und dem Ausbau der Hütte hat der Verein alle Hände voll zu tun. Doch es gibt zahlreiche weitere Pläne für das Gelände. Also die Hütte soll auf jeden Fall ein Begegnungsort für im Grunde alle Menschen sein. Das ist natürlich ein hehres Ziel, was natürlich sehr ambivalent ist. Gerade in einer Region wie Südthüringen, wo ja mehr als 40% AfD wählen und auf einer weltanschaulichen Grundlage stehen, die mit der Bakunenhütte nicht vereinbar ist. Aber wir versuchen trotzdem den Spagat hinzukriegen zwischen, ich sag mal, basisdemokratischen Idealen, die aber sich nicht dadurch auszeichnen, dass man sich stark abgrenzt von allen, die nicht auf derselben weltanschaulichen Grundlage stehen, sondern quasi einen offenen Raum bieten, um sozusagen Begegnungen schaffen zu können zwischen auch fortschrittlichen Idealen einerseits und den realen Verhältnissen, in denen wir leben, andererseits. Genau, also dazu rufen wir natürlich auch alle Interessierten herzlich auf, uns nicht nur zu besuchen und sich an Veranstaltungen zu beteiligen, sondern auch das Grundstück mit Leben zu erwecken, Veranstaltungen mit uns gemeinsam zu organisieren und dies möglichst nicht nur für eine hermetisch abgeschlossene, irgendwie linke Bewegung, sondern für alle Interessierten. So ist auch unser Verein, besteht nicht nur aus politisch denkenden Leuten, die sich der Geschichte der Bakunin-Hütte positiv auf diese beziehen und deswegen bei uns mitmachen, sondern wir sind offen für auch alle möglichen Personen aus der Region. Nicht wenige davon sind bei uns Mitglied, weil sie einfach nur den Ort total schön finden und gerne Zeit dort verbringen. Und einige sind auch Mitglied, weil sie aus den anderen Nutzungsepochen der Bakunin-Hütte diese kennen, zum Beispiel aus den FDJ-Ferienlagern oder auch von der Bereitschaftspolizei. Und insbesondere die, die gute Erinnerungen an diesen Ort haben, fühlen sich dem Ort verbunden. Und das muss nicht aus politischer Überzeugung sein. Aber das macht den Ort auch so spannend, dass er ganz viele verschiedene Leute anzieht und mit den politischen Hintergründen aus der Phase, wo sie entstanden ist, eben zusammenbringt. Also es ist ein Ort, an dem man über diese Geschichte und über die politischen Hintergründe dieser Geschichte ins Gespräch kommt. Und somit ist die Bakunin-Hütte quasi auch ein anarcho-syndikalistischer Bildungsort, der die Brücke schlagen kann zu verschiedenen aktuellen politischen Bestrebungen und Bewegungen. Dazu sind natürlich alle aufgerufen, sich daran aktiv zu beteiligen, uns zu unterstützen und auch eigene Ideen zu entwickeln und einzubringen. Der Verein um die Bakunin-Hütte freut sich nicht nur über monetäre Unterstützung. Eure eigenen Ideen sind hier gefragt. Man kann uns auf viele verschiedene Weise unterstützen. Wie bei allen freiwilligen Projekten läuft die Bakunin-Hütte natürlich auch nur auf der Grundlage von persönlichem Engagement. Und davon kann es natürlich nie genug geben. Wie so oft haben auch wir eigentlich viel zu wenig Aktive in unseren Reihen. Also es könnten alles viel schneller und vielfältiger vorangehen, wenn sich mehr aktiv beteiligen. Und dazu muss man natürlich nicht in Südthüringen leben. Vieles kann man auch einfach aus der Ferne heraus machen. Also wer Mitglied werden möchte, kann das gerne tun. Wem eine Mitgliedschaft zu bürokratisch ist, der findet bei uns natürlich auch sehr offene Ohren dafür, andere Formen der Beteiligung mit uns auszuhandeln. Jetzt gerade sind wir, wie gesagt, in einer Bauphase, brauchen selbstverständlich viel Kohle dafür, Aber abgesehen von der jetzt gerade analog und später über ein digitales Crowdfunding auch online laufenden Spendenkampagne kann man sich natürlich auch mit ganz konkreter Hilfe in diesen Prozess einbringen. Dazu muss man natürlich auch nicht Experte in irgendeinem handwerklichen Fach sein. Also auch alle möglichen Laien sind bei uns sehr gerne gesehen und können uns gerne unterstützen. Meldet euch dabei einfach gerne bei uns und dann finden wir auf jeden Fall geeignete Wege und können euch unsere Termine mitteilen, wo wir vor Ort konkret praktisch werden. So viel dazu. Wenn ihr eigene Ideen habt, könnt ihr mit denen auch gerne an uns herantreten und mit uns zusammen neue Formen von Unterstützung und von Aktivität an der Bakunin-Hütte entwickeln. Alle Infos zur Hütte und zum baldigen Crowdfunding findet ihr unter bakuninhütte.de. Link ist auch in den Shownotes. Wir mussten das Gespräch leider ein bisschen kürzen, damit es in den Podcast gepasst hat. Das komplette Interview findet ihr in Bälde, hier auf unserem Blog, aradio-berlin.org. Und damit der Bakunin-Hütte bald noch ein weiterer anarchistischer Gedenkort Gesellschaft leistet, wollen wir euch auch nochmal die Kampagne der Gustav-Landauer-Initiative in Erinnerung rufen. Die sammeln nämlich gerade Geld für die künstlerische Gestaltung des Landauer-Denkmals in Berlin. Alle Infos dazu gibt's unter gustav-landauer.org. Wir sprechen mit der Orga-Crew von den anarchistischen Tagen in Potsdam, die dieses Jahr dem Spannungsfeld zwischen kollektiver Selbstverteidigung und Antimilitarismus gewidmet waren, mit dem Versuch, wieder ins Handeln zu kommen. Die A-Tage in Potsdam sind ja jetzt nicht zum ersten Mal. Auf der wievielten Edition sind wir denn hier? Das haben wir vorhin auch überlegt. Wir haben 2018 angefangen mit Corona-Pause 2020. Also müssten wir mal zählen. Vielleicht sieben. Sieben Jahre alt, es gab sechs Veranstaltungen. Sechs Veranstaltungsreihen, genau. Ja. Und es ist durchgehend die gleiche Orga-Gruppe? Es sind Leute dazugekommen. Es gibt eine Person, die von Anfang an dabei ist. Und ich glaube, wir drei sind so seit 4 Jahren dabei. Ja, also wir sind gewachsen über die Jahre auf jeden Fall. Und viele auch gegangen, aber viele auch dazugekommen. Wie steht es um Veranstaltungsräume? Habt ihr ein gutes Netzwerk in Potsdam? Ich glaube, als wir als Veranstaltungsreihe das über 2 Wochen gemacht haben, haben wir versucht, das auch in der Potsdamer Innenstadt an vielen Locations verbreitet zu organisieren. Aber dieses Jahr ist so ein bisschen anders, weil es ja an einem Wochenende ist. Und da haben wir uns auf die Data konzentriert mit einem Vortrag, der am Donnerstag in der Innenstadt war. Das heißt, grundsätzlich sind wir schon auch im guten Kontakt mit vielen Orten. Also dieses Jahr hatten wir das große Oberthema Antimilitarismus. Und da wir das so alles zentral an einem Ort jetzt haben stattfinden lassen und das ja auch quasi mit Vollverpflegung und so weiter ist, dachten wir uns, dass es auch schön wäre, so ein abwechslungsreiches Programm zu haben, wo jetzt nicht nur ja, das typische Vortragsformat genutzt wird, sondern eben auch dieses Thema Antimilitarismus anders darzustellen. Da hatten wir gestern, also am Freitag, das spanische Straßentheater aus Berlin, Talachito heißen die. Das war ein super schönes Stück, auch über ein antimilitaristisches Stück. Das war eine Adaption. Und ebenfalls am Freitag gab es einen Stadtrundgang durch Potsdam an Orten des Antimilitarismus sozusagen. Ich glaube, da kannst du ja auch mehr erzählen, du warst dabei. Durch diesen Stadtrundgang kam, glaube ich, auch die Verbindung von dem Thema Antimilitarismus und Potsdam nochmal sehr deutlich hervor und hat, glaube ich, auch mich persönlich auch nochmal bestärkt und dass wir dieses Jahr den Schwerpunkt so gewählt haben, dass da die Verbindungen schon auch sehr stark sind und auch so die Geschichte Potsdams da auch irgendwie aus diesem Blickpunkt auch nochmal anders zu betrachten. Gleichzeitig gibt es heute auch noch ein Konzert, was auch einfach schön ist für Leute, die von außerhalb kommen. Viele sind angereist, die nicht in Potsdam wohnen oder aus Brandenburg kommen. Da dachten wir uns, dass auch so ein Konzertabend noch ein schöner Abschluss wäre für viele, die mal in Potsdam irgendwie hierher geschafft haben. Wir können aber natürlich auch ganz ehrlich sein, wir haben uns das Thema ausgesucht und haben dann so ein bisschen angefragt und gecastet, wer in der anarchistischen Bewegung schreibt dazu, spricht dazu. Dann wurden natürlich die beiden großen Themenfelder, gerade mit dem Krieg in Gaza und mit dem Krieg in der Ukraine, dass wir da auch das vertreten haben bei den ReferentInnen. Und dann ist es ja wie immer, wenn man was organisiert, Leute sagen zu und Leute sagen ab. Und das Programm ist eine Mischung aus, das wollten wir so haben und das sind die Leute, die konnten. Und vielleicht kann man hier noch die Küfer-Crews nochmal besonders hervorheben, weil die Vollverpflegung wird dann von unterschiedlichen Gruppen gestellt und vielleicht kannst du die nochmal konkreter aufzählen. Wir hatten hier in der Datscha gibt es einerseits eine Küfer-Gruppe, Schlimmerküche, dann Food Not Bombs und eine relativ junge neue Gruppe, Komitee 19. Januar, bestehend aus anarchistischen Menschen aus Russland, die durch ihre Kochaktion auch versuchen, Spendengelder zu sammeln für antimilitaristische Aktionen und eben Soli-Arbeit für Gefangene und so weiter. Und Soli-Kante, eine Potsdam-ansässige Küfer, die auch für Großveranstaltungen sozusagen kocht. Die haben wir sozusagen alle angefragt, dass sie für die unterschiedlichen Tage kochen können. Ihr habt hier aushängen so eine Art Leitfragen, auf die ihr auch aufmerksam macht. Wenn ich es mir richtig notiert habe, lautet sie: Wie dämmen wir die Macht von Gewaltorganisationen über Menschen ein? Wie kam es zu dieser Frage und hofft ihr am Ende der A-Tage eine Antwort darauf zu finden? Die Idee war, dass Menschen, die zu den Vortragen gehen und sich auch vielleicht in den Pausen unterhalten, vielleicht einen Anhaltspunkt haben, um halt auch die Diskussion am Sonntag, also morgen, da irgendeine Art von Faden zu haben und auch vielleicht ja, einen Anhaltspunkt zu haben, drüber zu überlegen, dass uns vielleicht doch auch mehr Gestaltungsmöglichkeit zusteht, als wir vielleicht manchmal auch realisieren und das so ein bisschen helfen soll, vielleicht die Diskussion morgen auch in eine Richtung, ist ja auch ein Vorschlag. Also. Und auch generell haben wir sozusagen versucht, große, also unterschiedliche Leute anzufragen, Vortragsthemen, um eben selbst als Anarchisten wieder eine Antwort darauf zu finden, wie gehen wir selbst mit diesem großen Thema Militarismus um und Antimilitarismus. Aufrüstung, Widerstand, und weil es eben so akut ist, wollten wir da wieder auch als Bewegung aktiver werden und da dachten uns, da werden jetzt die A-Tage Potsdam perfekt, um eben am Sonntag das in eine Abschlussdiskussion rund zu machen, damit ja auch wir als Bewegung wieder uns mehr Gedanken darüber machen und hoffentlich auch nachhaltig gute Gedanken daraus entstehen und vor allem Aktionen. Dementsprechend haben wir auch versucht, unser Programm, ich würde jetzt nicht sagen kontrovers zu gestalten, aber schon so, dass es auch unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, eben mit dem Widerstand in der Ukraine, aber auch Hardlinern wie der IDK, die eben jegliche Form von Kriegsdienst oder ja, die Beteiligung an der Waffe ablehnen, um dort da so ein bisschen auch beide Seiten oder mehrere Seiten zu beleuchten. Der Diskurs sollte abgebildet werden, möglichst breit. Wird es die A-Tage Potsdam nächstes Jahr wiedergeben? Sollte nichts dazwischen kommen, klar. Absolutes Jahr, ja. Sehr gut. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Also wir hatten letztens mit anarchismus.de auch ein Interview. Da haben wir am Ende gemeint, dass wir es schön fänden, wenn sich mehr Gruppen anschließen würden und selbst auch anarchistische Tage in Städten und anderen ja, Bundesländern organisieren und wir sozusagen so einen weitreichenden Diskurs weiterführen können und deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz und so weiter, eben diese Veranstaltungsformat Anklang findet und Nachzügler, sag ich mal, weil wir sind ja auch nicht die Ersten. Vor uns gab es Dresden, Leipzig und so weiter. Genau, und das wäre schön, wenn sich da viel mehr Inhalt und Vortrag ergibt. Und Vernetzung. Es passiert nichts, wenn wir es nicht machen. Genau. Was tun? Wie drängen wir den Einfluss von Gewaltorganisationen auf Menschen zurück? Sowohl der von staatlichen oder nichtstaatlichen Armeen als auch bewaffneten Organisationen innerhalb der eigenen Bewegung. Lass uns da weiter miteinander Möglichkeiten finden, was dazu zu tun. Krieg ist super schlimm, die Ohnmacht sehr groß. Und Ohnmacht verleitet uns dann immer dazu zu glauben, die möglichst richtige Position zu beziehen. Sei irgendwie das Anarchistischste, was man angesichts von so viel Gräuel tun könne. Jetzt helfen Positionen aber nicht dabei, Menschenleben zu schützen. Und deshalb laden wir uns und euch nochmal alle dazu ein, nicht nach Haltung zu suchen, sondern nach Praxis, die Wirkung entfalten kann. Das ist natürlich funny, wenn das ausgerechnet von uns kommt, weil wir machen ja nichts außer reden und reden lassen hier. Apropos funny, es ist mal wieder an der Zeit der Feindpresse, Motivation für unsere eigenen Kämpfe abzugewinnen. Wo herrscht eigentlich Anarchie? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen bei Wo herrscht Anarchie? Unserer monatlichen Presseschau zur unbequemen, zur unbeugsamen, zur unbeherrschten Anarchie. Kuratorin Ines Galling hat hunderte von Kinderbüchern nach Haaren durchforstet. Kaum eine Farbe oder Frisur, die nicht schon irgendwo gezeichnet worden wäre. Okay, wo sind wir denn jetzt? Bei Bayern 2. Mit dem Pumuckl, dem Sams und Bibi Langstrumpf sind gleich drei der berühmtesten Kinderbuchfiguren rothaarig. Kein Wunder, denn Rot steht für das Anarchische. Ach, die Rothaarigen, die echten Anarchen. Ganz wunderbar. Wie drückt sich das dann konkret aus? Das ist schon oft eine Eigenschaft, die die Figuren haben, die rote Haare haben, sind meistens so ein bisschen naseweiß und eben, ja, schlau und lassen sich nicht so viel sagen. Ja, die Anarchen, die haben einfach keinen Bock auf Autoritäten. Aber warum sind wir überhaupt bei diesem Thema? Das hat damit zu tun, dass gerade der 80. Geburtstag von Pippi Langstrumpf ist. Und dies auch in einem weiteren Beitrag Thema. Dieses Mal bei Radio 1. Radio 1. Und dann legt der Moderator gleich mit einer mega absurden Frage los. Was ist der Grund für Pippis anhaltende Attraktion? Ist das die Sehnsucht nach der heilen Welt? Wir springen lieber in die spannende Stelle des Audios. Pippi jedoch ist über die meisten dieser Dinge erhaben. Sie ist selbst ermächtigt, feministisch, anarchistisch, tolerant, antikapitalistisch, antiklassistisch und originär. Wow, langsam. Was sagt sie denn da? Sie ist selbst ermächtigt, feministisch, anarchistisch, tolerant, antikapitalistisch, antiklassistisch und originär. Okay, das hilft uns schon weiter. Aber eine Eigenschaft fehlt doch noch. Und tatsächlich gibt es in der Pippi-Forschung schon lange die Theorie, dass der starke Adolf, die Figur der Pippi in diesem kleinen Wanderzirkus, das wisst ihr vielleicht noch, die Fresse poliert, dass dieser starke Adolf für einen anderen damals starken Adolf stand. Ja, das klingt rund. Wobei, nein, sorry, Pippi-Fans, ganz so geschichtsvergessen dürfen wir nun auch nicht sein. Was passiert denn dann nochmal in Takatukka-Land? König Ephraim ging majestätisch den Steg hinunter, während Fridjolf auf dem Vorderdeck das neue Nationallied der Takatukka-Bewohner auf der Ziehharmonika spielte. Hier kommen die Schweden mit Krach und Radau. Zitat Ende. Deutlicher hat man Kolonialisierung inklusive Zerstörung der indigenen Historie durch Oktroyieren einer neuen Nationalhymne wohl selten in einem Kinderbuch beschrieben bekommen. Ja, das ist, vom N-Wort mal ganz abgesehen, schon starker Tobak. Was machen wir denn damit? Vielleicht ist Pippi aber auch immer noch so aktuell, weil sie eben zeigt, dass all diese Widersprüche und all dieses Erbe in ihr und in uns drinstecken. Der Zweite Weltkrieg, die Kolonialgeschichte, der strukturelle Rassismus, der Exotismus, auch die Naivität und das vermeintliche Wohlmeinen. Sie ist einfach eben nicht nur heile Welt. Und darum gilt trotz aller Ambivalenzen lieber Pippi als Peppa. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Nur woher denn nur? Ups, vom Anarchismus natürlich. Es gibt da so ganz tolle Typen und wenige Nicht-Typen, die großartige Dinge gesagt und geschrieben haben und auch getan in der Vergangenheit. Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Und ja, wir sollten anerkennen, dass sie auch manchmal Bullshit erzählt haben. Kill your idols und so. Deswegen müssen wir aber auch nicht gleich alles Sonstige wegwerfen, sondern, es historisch kritisch und in Bezug auf die Gegenwart aufnehmen, untersuchen, analysieren. So ginge Anarchie im Großen und Ganzen. Wir springen nach Hausen am Tann, einem kleinen Ort nahe der Schwäbischen Alb mit ca. 500 EinwohnerInnen. Die Südwestpresse übertitelt ihren Rumpfartikel mit Anarchieversuch Hausen AT, Ärger um illegale Blumenwiese. Und damit wäre das Setting schon gesetzt. Der Artikel ist zwar nicht lesbar, den Rest der Informationen erhalten wir allerdings bei schwäbische.de. In dieser Provinzposse geht es drunter und drüber, gibt es anonyme Stellungnahmen, Vereine und eine Gemeindeverwaltung, die von nichts gewusst haben wollen, sowie schließlich Verweisen auf das Kleingedruckte in den Förderanträgen für den Inklusionspark, in dem das widerrechtliche Guerilla-Gardening passiert sein soll. Und dann gibt es noch Hänge, die offenbar weniger steil sind als die Gleise bei Stuttgart 21. Gibt es denn auch Vorteile einer Blumenwiese? Die Schwäbische zitiert einen Kritiker der Kritik an der Aktion. Was bei den ganzen Diskussionen offensichtlich vergessen worden ist, sind die Vorteile von Blumenwiesen. Gerade auch in unmittelbarer Nähe von fließenden Gewässern. Denn dort tummeln sich nicht nur alle Arten von nützlichen Insekten. Blumenwiesen nehmen bei starken Regenfällen viel Wasser auf und speichern dieses. Tja, Anarchie und Ökologie, das eine nicht ohne das andere denkbar. Von Hausen am Tann kommen wir zu Richard Wagners Tannhäuser. Freiheit und Anarchie. So überschreibt die Wiener Staatsoper ihren Beitrag und bezieht sich damit auf diese allererste vollständige Oper, die vor einem Wiener Publikum aufgeführt wurde. 1857, versteht sich. Auf der Website der Staatsoper kommt der Bühnenbildner Hinrichs zu Wort. Die gleiche Entwicklung, die der Protagonist durchlebt, dieselbe Suche, macht jeder Künstler, jede Künstlerin durch. Der Wunsch nach Freiheit und Anarchie steckt in jeder und jedem von uns. Übrigens, gilt das nicht nur für Kunstschaffende oder solche, die so betitelt werden. Der Wunsch nach Freiheit und Anarchie steckt in wirklich allen von uns. Und jetzt fehlt es nur noch, diesen Wunsch, diesen Antrieb auch tatsächlich zu erkennen und ihm zu folgen. Dann entsteht auf der ganzen Welt eine meisterhafte Symphonie. Das war's von uns für dieses Mal. Kommt gut durch den Juni. Wir sehen uns in Jena und auf allen CSDs. Die Saison der queeren Selbstverteidigung und des Feiern und des Tanzens hat begonnen. Nehmen wir uns die Straße und den Rundfunk. Bis bald.